Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen bei Frequency. Mein Name ist Christian Grasse und das sind Tracing Arcs, allerfeinster Trip-Hop aus dem Südosten Englands. Unravel the Thread heißt das erste Stück dieser Sendung und das kommt von ihrem brandneuen Album Wastelands. Thread and you're Unravel of a Threat von Tracing Arcs aus England. Ihr Album Wastelands erschien kürzlich bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds und das macht nach längerer Pause nun allmählich wieder auf sich aufmerksam und nimmt auch Fahrt auf, denn das ist bereits die zweite Veröffentlichung in kürzester Zeitfolge. Das lässt hoffen, dass dort wieder bald mehr passiert. Hinter den Tracing Arcs stecken übrigens Frank Capell und Paul Eddy. Seit den 90ern machen die Briten schon Musik zusammen. Fran ist dabei für den Gesang und Paul für die Sounds zuständig und den beschreiben die beiden als eine Mischung aus Downtempo, Trip-Hop und New Jazz. Tja, und einige dieser Begriffe passen auch zu dem nächsten Stück. Dahinter verbirgt sich ein spanisches Experimental- und Instrumentalprojekt namens Eterna 77. Blurring Pictures heißt das aktuelle Download-Mini-Album und daraus hören wir den Track Backwards. Now von Nils Mori aus Frankreich erschienen ist dieses Stück auf dem Album Varinka. Das findet ihr bei dem ebenfalls aus Frankreich stammenden Netlabel Tape Safe. Im Netz zu finden unter der Adresse tape-safe.net. Jetzt kommen wir zu einem jungen Loop-Artist aus Berlin. Helmut heißt er. Der macht, wie es sich für einen Loop-Künstler gehört, natürlich alles alleine. Er schichtet mit einem Loop-Sampler Melodie für Melodie aufeinander und addiert so Schicht für Schicht, so lange, bis daraus wirklich wunderbare Indie-Pop-Songs entstehen. Heute Abend wird er in Berlin die Veröffentlichung seines Debütalbums feiern. Poly Mono wird es heißen. Wir hören jetzt allerdings zwei Stücke aus seiner bereits veröffentlichten, selbstbetitelten Debüt-EP. Die liegt schon eine ganze Weile im Netz, knapp 2 Jahre fast, aber ich muss sagen, die ist wirklich sehr gut gereift. Im Hintergrund läuft schon das erste Stück daraus, Sepi, und danach hören wir Holiday von Helmut. Viel Spaß. Eyes off, you'll be better soon. Shut down, contradiction, stay put, to regain control.

Holiday von Helmut aus Berlin, der feiert heute Abend die Veröffentlichung seines Debütalbums Poly Mono und zwar im Keller in Berlin-Neukölln. Tja, und das ist natürlich nur für diejenigen von euch interessant, die A, die Sendung live hören und B, dazu auch noch in Berlin oder zumindest sich in der Nähe herumtreiben. Falls ihr die Sendung später hört, als Podcast zum Beispiel, dann könnte euch vielleicht folgende Info interessieren, denn Helmut ist im Vorprogramm von Joan as Police Woman dabei, beziehungsweise wird dabei sein. Für knapp 2 Wochen begleitet er Joan as Police Woman in Deutschland und in der Schweiz, und zwar von Ende März bis Anfang April. Tja, und wo wir doch schon bei Live-Auftritten sind, hören wir doch einfach einen, nicht von Helmut, aber von Imported Flows und Grace One. Als Hymni machen die beiden US-Amerikaner allerfeinsten Hip-Hop und damit auch von sich reden, und zwar dank einer Veröffentlichung beim Netlabel Block Sonic. Dort erschien kürzlich ein Live-Album mit 8 Stücken. Wir hören eines daraus, Mass Time Matter von Hymni. Yeah. I find this scientifically fascinating. Who's in the mood for some funky shit right now? We'll calm it down a little bit. I'm glad you came with Mass Times Matter. What? Viking grows, catch me zone cold. I'm in shorts, biking in snow with one pedal. While rappers after medals, I shake game, I break veins till the laughter settles. Yo, smoke grain in the fog, broke the chain of the dogs. Watched MCs snort cane, proclaiming their gods. Shake heads or nod, eating corn off the cobs. Amateur broads are beating porn off the jobs. Half of us born off a knob, they drip down. Another half don't know their dad, he skipped your town. Why bother to trip now? Mideast is too hot for President Carter. So strip down, drink shots with the current president's daughter. I still love my album recorders if it gets charted. Or I might be too late to the gate, my flight just departed. If you haven't lived yet, I suggest you get started. Meanwhile, we'll see now, I'll strap rap to my back and get martyred. Neck guarded poisonous, mass times matter. My flow's my poison up, and mass times matter. What with the mass times matter, what? I blast kids with mass times matter. We blast kids with mass times matter. Blast kids with mass times matter. Yeah. Hit you in your jaw and I watch the shit shatter. Who's around? It don't really matter. Blast kids with mass times matter. What? Check it out. I stepped at this with aggressiveness. Got all hot shit, nothing less with this. What you think this is? I'll split their wits, kidnap their kids, ransack their cribs, make it hard to live. I like shit well done, but I'm raw with this. Creep and crawl with this, you can ball with this. No flaw in this, fuck abroad to this. We do jobs to this, we straight robbing kids. Then we front through the hood, and then let them know who it is. What? Yo. I'm blowing your system, I'm up in your system. Better watch for the dun dun. You can't see him, you missed him. On your crew, I am pissing. Time to learn a hard lesson. I'm coming to your town, around, I'm not messing. So ask me no questioning, I'll tell you no lie. Smoke a tree until I fucking die. Stay high. Mass times matter. I blast kids with mass times matter. I blast kids with mass times matter. Punch you in the jaw, watch your whole shit shatter. Who's around? No, it don't really matter. I blast kids with mass times matter. Punch you in the jaw, watch that whole shit shatter. Who's around? Yo, it don't really matter. Calling all calls. Look out for phonics, dropping rhymes like homos on all, dropping soap bars. But I'm heterosexual, wanted by the federal agent, cause I rhyme intellectual. Caged in my own rage, if the world's a stage, then why is the audience gaudy and ignorant? Judging my skin by its pigment, or is this a figment of my mind like a Sigmund Freud design? My behind is hemorrhoids from shitting out wannabe b-boy boy toys. Out like beehives deploy bees. My rhyme is obtuse like 100 degrees. I'm fumbling keys and locks to get the imported scotch hip hop on the rocks. Fine age hops mixed with schnapps as I'm pouring it, calling the shots. My headpiece got deep rhymes like dimes in slots. Pull the lever, hit the jackpot of cleverness. Automatic props, cause the way I drop. tolerance, any blast kids. I blast kids with Mass Times Matter. We blast kids with Mass Times Matter. We blast kids with Mass Times Matter. Put you in the jar, watch that whole shit shatter. Yeah. Who's we blast kids with, yo, it really don't matter. We blast kids with Mass Times Matter. We blast kids with Mass Times Matter. You know, I would be untrue. And you know, it seems to me that I would be a liar if I were to come up to you and say, girl, we couldn't get much higher. The time for messing around, children, is through, man. No. And I ain't got time. While I'm in the mind. Excuse me. But darling, we could only lose. Yeah. And all our love become a funeral pie. But all I want you to do is Untrue Love von Jeremy Wood alias Vintage Beats. Hobby Shop heißt die mittlerweile fünfte Veröffentlichung des Amerikaners, zumindest wenn man die Alben bei Dusted Wax Kingdom zusammenzählt. Sage und schreibe 30 Stücke sind auf der aktuellen Hobby Shop LP und die beschreiben die Dusted Wax Kingdom Macher mit folgenden Worten: 30 minimalistic instrumental Hip-Hop Beats forged with delicious samples in old school Männer. Und diese Worte passen, finde ich zumindest, auch ganz wunderbar zu Brock Berrigan. Der hat es mit seinem Track Brooklyn Bob zwar nicht auf eine Dusted Wax Veröffentlichung geschafft, aber dafür auf die aktuelle Label-Compilation aus dem Hause Gergers. Wir hören Brooklyn Bob. Can't we just share a laugh? Better in this world than the first sip of a nice cold beer after a long day. Cuts von Kelp hier im Sina Remix, so wie das Stück davor von Brock Berrigan, ebenfalls zu finden auf der dritten Beat Garden Compilation. Das slowakische Netlabel Gergas feiert mit dieser Veröffentlichung das fünfte Jahr der eigenen Existenz im Netz. Ende Januar erschien das 18-Song-starke Album. Wir hören noch ein Stück Arca Natura von Juraj Liska alias Fallgrab. Driving Ahead war das von Sebastian Love aus Italien, aus Turin, um genau zu sein. Andrea Federico Caccin lautet sein bürgerlicher Name und die Musik erschien bereits zum wiederholten Male bei dem Turiner Netlabel Starquake Records. Die aktuelle und gleichzeitig auch vierte EP von Sebastian Love hörten wir gerade. We Are Forever heißt das Werk und weil es so schön ist, hören wir einfach noch einen Track daraus, Miami Milkshake. Miami Milkshake von Sebastian Love. Mehr Musik des Italieners findet ihr bei starquakerecords.com. So lautet die Webadresse seines Netlabels Starquake Records. Klar. Unbedingt mal vorbeischauen, wenn ihr euch für clubtaugliche Songs irgendwo so zwischen Techno und Pop interessiert. Wer es dagegen vielleicht lieber etwas düsterer und ruhiger mag, der sollte unbedingt mal bei dem schwedischen Netlabel 23 Seconds vorbeischauen. Mit der aktuellen Veröffentlichung der Schweden beende ich die Sendung und schließe damit auch so ein bisschen den Kreis dieser vergangenen Stunde, denn mit den Tracing Arcs begann diese 78. Ausgabe von Frequency ja schließlich auch. Mein Name ist Christian Grasse und hier sind sie, die Tracing Arcs mit Closer to You. Und damit sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.